Janis Joplin mit Melodien, die vielleicht etwas aus dem Rahmen fallen. Das war gerade ein musikalischer Geburtstagsgruß von Janis Joplin und ihrer Full Tilt Boogie Band, gesungen und gespielt für John Lennon am 26. September 1970, zu dessen 30. Geburtstag am 9. Oktober. Ob das musikalische Präsent rechtzeitig bei ihm eingetroffen ist und ob sich John Lennon darüber freute, ist meines Wissens leider nicht überliefert. Das wilde Stück vor dem Geburtstagsgruß war eine jazzige Miniatur von David Getz in einer Aufnahme vom Juli 1966. David Getz war Schlagzeuger der Band Big Brother and the Holding Company und war zumindest noch Ende der 90er Jahre in einer neu belebten Big Brother Besetzung aktiv. Big Brother and the Holding Company war die Band aus San Francisco, in der Janis Joplin ihr Initiationserlebnis mit einer lauten Band im Rücken hatte. Zuvor hatte sie Folk-Songs und Blues à la Leadbelly, Odetta oder Bessie Smith gesungen. Große offene Noten, wie sie es einmal formulierte, mit einfacher Phrasierung. Außerdem stand sie auf der Bühne still. All das ging jetzt nicht mehr. Big Brother and the Holding Company Drummer David Getz erinnert sich an die ersten Versuche von Janis bei der Band so. Sie hatte überhaupt keine Hemmung. Sie schrie und brüllte und rief und machte zu viel. Zuerst war es irgendwie wunderbar. Wenn sie aus der Melodie rausflog oder falsch sang, war ihr das völlig egal. Das kann allerdings nicht allzu lange gedauert haben. 1966 war das. Ende 1968 trennte sich Janis Joplin von Big Brother and the Holding Company nach zwei gemeinsamen LPs und endlos vielen Konzerten. Zwei Soloplatten nahm Janis Joplin dann mit zwei verschiedenen Begleitbands auf. Hier ist eine Art Soul-Ballade von ihrer posthum veröffentlichten zweiten Solo-LP, der Bobby Womack-Song Trust Me. Vertraue mir, gib mir Zeit, noch etwas mehr Zeit. Meine Liebe ist wie das Meer, sie braucht Zeit, um zu wachsen.